Die Krise verführt den Bürger zu einem faustischen Pakt. Dem Tausch Freiheit gegen Sicherheit, mit dem Ergebnis, dass er beides verliert. Das merkt er aber in aller Regel erst, wenn es zu spät ist. Wenn also der Staat überhaupt einen Sinn hat, dann den, die Freiheit des Individuums zu beschützen, ihr einen Rahmen zu geben, der sie erst dort begrenzt, wo sie die Rechte und die Freiheit Dritter berührt, und dies nicht als Schönwetterinstitut zu tun, sondern gerade auch dann, wenn die Stürme der Geschichte, der Veränderung, der Krise, des Krieges, der Pandemie oder der vier apokalyptischen Reiter das Land erschüttern. Das Rahmenwerk, das einem Staat diese Fähigkeiten gibt oder eben auch nicht, ist seine Verfassung. In der Krise erst zeigt sich, was eine Verfassung wert ist. Der Verfassungskreislauf des Historikers Polybios aus dem 2. Jahrhundert vor Christus baut auf der aristotelischen Klassifikation der antiken Verfassungen auf und demonstriert uns eine gewisse Unvermeidlichkeit der Erosion von Freiheit, ihren Verlust als Resultat einer demokratischen Sklerose, wurzelnd in einer degenerativen Erkrankung des Wertesystems einer Gesellschaft. Diese Erkrankung des Wertesystems besteht aus einem zu viel an Freiheit, welches sich die aggressivsten Egoisten eines Volkes selbst herausnehmen und genehmigen. Sie macht nicht mehr vor den Rechten und Freiheiten Dritter Halt. Ihr hedonistisches Prinzip ist die Sünde. So wird die Freiheit Einzelner maximiert, aber es erfolgt keine Maximierung der Freiheit aller. Die Regelbindung, die im Respekt vor der Gleichheit aller vor dem Recht ihren charakterlichen Ausdruck findet, stirbt ab. Das sich entfaltende Hauen und Stechen um die korrupten Früchte einer Gesellschaft im Zerfall wird dann mit der Freiheit verwechselt, desavouiert sie und bereitet die Masse darauf vor, sich mit Leichtigkeit von ihr zu verabschieden. Erst in der Sklaverei lernt der Mensch dann die Freiheit neu zu schätzen. Cicero schrieb: Der Geschmack der Freiheit ist umso köstlicher, da wir uns noch an den Geschmack der Tyrannei erinnern können. Die Rückeroberung der Freiheit folgt dann dem Diktum Jeffersons. Der Baum der Freiheit muss von Zeit zu Zeit mit dem Blut der Patrioten und der Tyrannen begossen werden. Dies ist sein natürlicher Dünger. Ist der Verfassungskreislauf, der ewige Kampf zwischen Gut und Böse in Form seiner irdischen Protagonisten Freiheit und Sozialismus und das abwechselnde Obsiegen der beiden Seiten ein Naturgesetz? Müssen wir uns zynisch dem Unvermeidlichen ergeben? Kapitulieren wir vor dem scheinbaren gesellschaftlichen Karma? Oder können wir einen Weg finden, eine freie Gesellschaft zu entwerfen und zu entwickeln, deren Verfassung ihr die Möglichkeit gibt, eine sehr viel langlebigere Periode der Freiheit und der Prosperität zu entfalten, als nur die üblichen ein oder zwei Generationen? Kann eine freie und damit automatisch prosperierende Gesellschaft ihrer nachrückenden Generation vermitteln, dass ihr Wohlstand keine Selbstverständlichkeit ist, sondern unter Opfern erkämpft wurde? Und dass sein Erhalt voraussetzt, dass man Freiheit in Verantwortung lebt?